Stolz erzählen folglich die Jüngerinnen, dass sie keine Nachrichten mehr schauen und generell den Kontakt zu allem meiden, was sie irritieren könnte. Diese Instagram-Variante des Stoizismus will das Narrative selbst letztlich abschotten von all den erzählerischen Konflikten dort draußen. Eine meist implizite, aber umso wirkungsvollere Entpolitisierung. Was uns zu der Frage führt, welches Sternzeichen sie eigentlich sind. Astrologie und andere Entpolitisierungen. Manche Leute halten Astrologie für Unsinn, bestenfalls für eine Scheinwissenschaft. Andere nennen sie eine Scharlatanerie, die Sorgen zu Geld macht, Wünsche und Ängste ausbeutet, indem sie das Blaue von den Sternen herunter fabuliert, solange die Leute dafür bezahlen. Doch erstaunlich viele Menschen, selbst heute im vermeintlich aufgeklärten, hochtechnisierten Zeitalter, richten ihr Leben mehr oder weniger nach den angeblichen Botschaften der Sterne aus. Die Astrologie mag Nonsens sein und reine Geldmache, was sie in jedem Fall ist, eine gute Geschichte. Und heute beliebter denn je. Populäre Astrologinnen wie die Amerikanerin Chani Nicholas haben hunderttausende Follower auf Instagram. Es gibt zahllose erfolgreiche Podcasts, Bücher, Webseiten und andere Kanäle zum Thema Astrologie. Alles durchaus auch für eine wachsende Zielgruppe von jungen Menschen, die kaum mehr religiös sind und vielen traditionellen Erzählungen längst nicht mehr glauben. Dabei ist Astrologie ein exzellentes Beispiel für die Trias von Narrativ, Erzählung und Geschichte, die wir zu Beginn dieses Buches aufgestellt haben. Das grundlegende Narrativ von den kosmischen Strahlen, die den Menschen beeinflussen, wenn nicht sogar beherrschen, ist uralt. Schon in den frühesten Mythen nomadischer Kulturen treten Sonne und Mond als bestimmende Akteure einer umfassenden Naturphilosophie auf.